Erster Zedekia war 21 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 11 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal und sie stammte aus der Stadt Libna. Zweiter, er tat Dinge, die Gott nicht gefielen, genau wie es Jojakim vor ihm getan hatte. Dritter, wegen des Zorns Gottes geschah dies in Jerusalem und Juda, bis er sie schließlich aus seiner Nähe vertrieb. Zedekia lehnte sich jedoch gegen den König von Babel auf. Vierter, im 9. Jahr seiner Herrschaft kam König Nebukadrezar von Babel mit seiner ganzen Armee nach Jerusalem, um die Stadt zu belagern. Fünfter, die Belagerung der Stadt dauerte bis zum 11. Jahr der Regierungszeit von König Zedekia an. Sechster, im 4. Monat gab es eine schwere Hungersnot in der Stadt, sodass die Menschen auf dem Land nichts mehr zu essen hatten. Siebter, schließlich brachen die Feinde durch die Stadtmauer, woraufhin der König und seine Soldaten nachts durch ein Tor flohen, obwohl die Babylonier die Stadt umzingelt hatten. Achter, die babylonischen Truppen verfolgten den König jedoch und holten ihn bei Jericho ein, nachdem seine eigenen Soldaten ihn verlassen hatten. Neunter, sie nahmen den König gefangen und brachten ihn nach Ribla, wo der König von Babel sein Urteil über ihn sprach. Zehnter, der König von Babel ließ die Söhne von Zedekia und alle Anführer von Juda direkt vor seinen Augen töten. Elfter, danach ließ er Zedekia blenden, legte ihn in Ketten und brachte ihn nach Babel, wo er bis zu seinem Tod im Gefängnis blieb. Zwölfter, im 19. Jahr von Nebukadrezar kam Nebusaadan, ein wichtiger Diener des Königs, nach Jerusalem. 13. Er verbrannte den Tempel Gottes, den Palast des Königs und alle großen Häuser in der Stadt Jerusalem. 14. Die babylonischen Soldaten, die mit dem Anführer der Leibwache gekommen waren, rissen alle Mauern rund um Jerusalem nieder. 15. Nebusaadan führte die restlichen Menschen aus der Stadt, die Handwerker und diejenigen, die zum Feind übergelaufen waren, nach Babel. 16. Nur einige arme Leute ließ er im Land zurück, damit sie dort als Winzer und Bauern arbeiten konnten. 17. Die Babylonier zerbrachen die großen Bronzesäulen und andere wertvolle Gegenstände des Tempels, um das Metall nach Babel zu bringen. 18. Sie nahmen auch alle Werkzeuge und Gefäße aus Bronze mit, die man für den Dienst im Tempel benutzt hatte. 19. Der Anführer der Leibwache nahm zudem alle Schalen und Gefäße mit, die aus reinem Gold oder Silber bestanden. 20. Die Menge an Bronze von den Säulen und den anderen großen Objekten, die Salomo gebaut hatte, war so groß, dass man sie nicht wiegen konnte. 21. Die Säulen waren sehr hoch und dick, wobei sie innen hohl waren, um Material zu sparen. 22. Oben auf jeder Säule befand sich ein schweres Kopfteil aus Bronze, das mit kunstvollen Mustern und Früchten verziert war. 23. Insgesamt gab es 100 dieser bronzenen Früchte, die rundherum an den Verzierungen der Säulen angebracht waren. 24. Der Anführer der Leibwache nahm den Oberpriester, seinen Stellvertreter und drei Wächter des Tempels gefangen. 25. Er nahm auch einen Offizier, sieben Berater des Königs, einen Schreiber und 60 weitere Männer aus der Stadt mit. 26. Nebusaadan brachte all diese Männer zum König von Babel, der sich zu dieser Zeit in Ribla aufhielt. 27. Dort ließ der König von Babel sie alle hinrichten, und so wurde das Volk von Juda aus seiner Heimat weggeführt. 28. Im 7. Jahr seiner Herrschaft führte Nebukadrezar insgesamt 3023 Menschen aus Juda in die Gefangenschaft. 29. Im 18. Jahr seiner Herrschaft wurden weitere 832 Menschen aus Jerusalem weggebracht. 30. Im 23. Jahr führte Nebusaadan noch einmal 745 Menschen weg, sodass es insgesamt 4600 Gefangene waren. 31. Nach 37 Jahren im Gefängnis wurde König Jojachin von Juda durch den neuen König von Babel begnadigt und freigelassen. 32. Der neue König sprach freundlich mit ihm und gab ihm einen Ehrenplatz, der wichtiger war als der Platz der anderen Könige in Babel. 33. Jojachin dürfte seine Gefängniskleidung ablegen und für den Rest seines Lebens regelmäßig am Tisch des Königs essen. 34. Der König von Babel sorgte dafür, dass Jojachin jeden Tag alles bekam, was er zum Leben brauchte, bis er schließlich starb.